und im Monat Nisan des 20. Jahres des Königs Artasasta, als Wein vor ihm stand, da nahm ich den Wein und reichte ihn dem Könige, ohne dass ich ihn merken ließ, wie schlecht mir zumute war. Der König aber sprach zu mir, warum siehst du so schlecht aus, da du doch nicht krank bist? Das kann nichts anderes sein, als dass es dir schlecht zumute ist. Da fürchtete ich mich gar sehr. Und ich sprach zum Könige, der König möge immer da leben. Warum sollte ich nicht schlecht aussehen, wenn die Stadt, die Begräbnisstätte meiner Väter, Wüste liegt und ihre Tore vom Feuer verzehrt sind? Da sprach der König zu mir, um was willst du denn bitten? Da betete ich zu dem Gotte des Himmels, sodann sprach ich zu dem Könige, wenn es dem Könige recht ist, und wenn dir dein Knecht der rechte Mann dazu zu sein scheint, dass du mich nach Juda entsendest, nach der Stadt, wo die Gräber meiner Väter sind, dass ich sie wieder aufbaue. Und der König sprach zu mir, während die Königin zu seiner Seite saß, wie lange wird deine Reise dauern und wann wirst du zurückkehren? Somit war es dem Könige recht, mich zu entsenden, und ich gab ihm eine Frist an. Und ich sprach zum Könige, wenn es dem Könige recht ist, so möge man mir Briefe mitgeben an die Statthalter des Gebiets jenseits des Stromes, dass sie mich durchreisen lassen, bis ich nach Juda gelange, und einen Brief an Asaf, den Aufseher des königlichen Forstes, dass er mir Bauhölzer gebe, um die Tore der Burg, die zum Tempel gehört, mit Balken zu versehen, und zur Stadtmauer und für das Haus, in das ich einziehen werde. Und der König bewilligte es mir, indem die Hand meines Gottes gnädig über mir waltete. Als ich nun zu den Statthaltern des Gebiets jenseits des Stromes gelangt war, übergab ich ihnen die Briefe des Königs, auch sandte der König Heeresoberste und Reiter mit mir. Als aber Sanballat, der Horoniter, und Tobia, der ammonitische Knecht, davon vernahmen, da verdross es sie schwer, dass jemand angekommen war, um für das Wohlergehen der Israeliten Sorge zu tragen. So gelangte ich nach Jerusalem, und als ich 3 Tage daselbst gewesen war, machte ich mich des Nachts mit einigen wenigen Männern auf, ohne dass ich jemand mitgeteilt hatte, was mir mein Gott ins Herz gab, für Jerusalem zu tun, und ohne dass Reittiere bei mir waren außer dem Tier, auf dem ich ritt. Und ich zog des Nachts durch das Taltor hinaus, und zwar in der Richtung nach der Drachenquelle und dem Misttore hin. Dabei betrachtete ich die Mauern Jerusalems, wie sie auseinandergerissen und ihre Tore vom Feuer verzehrt waren. Sodann zog ich weiter nach dem Quelltor und nach dem Königsteiche, da war für das Reittier kein Raum mehr, um unter mir durchzukommen. So stieg ich denn des Nachts im Tale hinan und betrachtete dabei die Mauer. Dann kam ich durch das Taltor wieder hinein und kehrte heim. Aber die Vorsteher wussten nicht, wohin ich gegangen war und was ich unternehmen wollte, wie ich auch den gemeinen Juden und den Priestern und den Edeln und den Vorstern und den übrigen Tempelbediensteten bis dahin nichts mitgeteilt hatte. Und ich sprach nun zu ihnen, ihr seht die schlimme Lage, in der wir uns befinden, dass Jerusalem Wüste liegt und seine Tore verbrannt sind. Wohlan, lasst uns die Mauern Jerusalems wieder aufbauen, dass wir nicht länger ein Gegenstand der Verhöhnung sein. Hierauf teilte ich ihnen mit, wie die Hand meines Gottes gnädig über mir gewaltet hatte, und auch die Worte des Königs, die er zu mir gesprochen hatte. Da sprachen sie, wir wollen daran gehen und bauen. Und so stärkten sie ihre Hände zum guten Werke. Als aber Sanballat, der Horoniter, und Tobia, der ammonitische Knecht, und Gesem, der Araber, davon vernahmen, spotteten sie unser und taten verächtlich gegen uns und sprachen, was ist das für eine Sache, die ihr da unternehmt? Wollt ihr euch gegen den König empören? Da gab ich ihnen Antwort und sprach zu ihnen, der Gott des Himmels, er wird es uns gelingen lassen, wir aber, seine Knechte, wollen daran gehen und bauen. Ihr jedoch habt weder Anteil, noch Anrecht, noch Gedächtnis in Jerusalem.